Die ägyptische Zeitung Al-Akhbar Al-Masai vom 28. Oktober veröffentlichte einen Beitrag, in dem der Vorschlag zur Gründung der Demokratischen Konföderativen Republik Koryo, ein äußerst realistischer und gerechter Vorschlag, der die Wiedervereinigung Koreas auf selbstständigem und friedlichem Wege und auf der Grundlage des Prinzips des großen nationalen Zusammenschlusses ermöglicht, unterstützt wurde.